willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, fortzugehen. Ich halt dich fest, such dich Nord, Ost, Süd und West, um dich anzuflehen. Ich werd dich suchen, muss dich finden, in alle Länder fall ich ein, muss mich an deine Wege binden, dreh und wende jeden Stein. Wo immer du auch sein willst, ich finde diesen Platz. Wenn du mir dann verzeihen willst, find ich dich, mein Schatz. Denn es macht jetzt keinen Sinn, fortzugehen. Ich halt dich fest, such dich Nord, Ost, Süd und West, um dich anzuflehen, nicht vorzugehen. Es wird so ausgehen, wie du es machst. Weißt du noch, als du neben mir in der Sonne lagst? Ich werde all das tun, was du sagst. Ich werde da sein, wenn du nach mir fragst, wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, fortzugehen. Ich halt dich fest, such dich Nord, Ost, Süd und West, um dich anzuflehen, nicht vorzugehen. Denn es macht jetzt keinen Sinn, fortzugehen. Ich halt dich fest, such dich Nord, Ost, Süd und West, um dich anzuflehen. Überleg nicht lange, wenn ich vor dir stehe und zu dir sage, dass ich nur mit dir gehe. Ich bring dich nach Hause. Bis dahin gönn ich mir keinen. Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, von mir fortzugehen. Ich halt dich fest, such dich Nord, Ost, Süd und West, um dich anzuflehen. Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, fortzugehen. Ich halt dich fest, such dich Nord, Ost, Süd und West, um dich anzuflehen, nicht vorzugehen. Denn es macht jetzt keinen Sinn, vorzugehen. Ich halt dich fest, such dich Nord, Ost, Süd und West, um dich anzuflehen, nicht vorzugehen.